Deutschlandfunk Kultur Studio 9. Wenigstens der Buchstabe, der stimmt, Plan B wie Brexit. Aber weil Brexit halt Brexit ist, wissen wir ansonsten nicht, was stimmt, was passt, was passen wird oder ob wir noch Pläne C bis Z erleben und diskutieren dürfen. Friedbert Meurer ist unser Korrespondent in London und hat die aktuellen Entwicklungen im Blick. Friedbert Meurer, ja, was versucht Theresa May da gerade? Also, sie versucht einen Plan B vorzulegen, von dem allerdings viele ja schon behaupten und sich auch bestärkt fühlen nach dem Redeauftritt der Premierministerin im Unterhaus. Plan B ist doch wieder nur Plan A. Also, sie behauptet, das sei jetzt doch etwas Neues. Sie habe den Abgeordneten sehr wohl zugehört und entsprechend hat sie dann versprochen, darauf einzugehen. Following last week's vote, it is clear that the government's approach had to change. And it has. Also ein bisschen ungläubiges Gelächter da. Zwei Sachen würde mir einfallen. Erstens, sie will mit der EU weiter verhandeln, um diesen Backstop für Nordirland zu verändern oder ganz loszuwerden. Diese Garantie, wonach es nicht zu einer Grenze zu Nordirland und zur Republik Irland geben soll. Das ist aber eine Sache, die sagt sie schon seit Wochen. Und zweitens, kleines Entgegenkommen an die 3 Millionen EU-Bürger hier im Land. Sie müssten eigentlich 65 Pfund bezahlen für einen Antrag auf den sogenannten Settled Status, also auf ihren Aufenthaltstitel. Die 65 Pfund werden Ihnen erlassen. Also ja, es wird bei Ihnen auch deutlich so richtig, das ist kein richtig großer neuer Wurf, es ist kein richtiger neuer Plan B, es ist nichts, womit man irgendwie überrascht ist. Kann man dann eigentlich auch schon den Schritt weiterdenken und sagen, das ist auch nichts, womit Sie die britischen Abgeordneten überzeugen kann? Das ist in der Tat nichts, mit denen sie die Abgeordneten überzeugen kann. Sie will versuchen, in der Tat in Brüssel zu erreichen, dass man dort vielleicht doch entgegenkommt, wenn denn die Garantie bestünde, dass nach einem Entgegenkommen Brüssels tatsächlich dann das Unterhaus auch das billigen würde. Also nächste Woche Dienstag gibt es eine Abstimmung, die könnte vielleicht, und da wird dann gefeilscht werden mit Anträgen, da könnte es Anträge von Brexiteers geben. Wir stimmen dem Vertrag zu, wenn der Backstop zeitlich befristet ist. Das geht dann nach Brüssel. Brüssel sieht dann, aha, das könnte vielleicht eine Mehrheit kriegen. Also es ist so ein Kalkül, aber ob das aufgeht, steht wirklich in den Sternen. Also eher die Frage, ob es ihr gelingt, Brüssel weich zu kochen als die eigenen Abgeordneten. Ich glaube, das Hauptziel ist schon, die eigenen Abgeordneten weich zu kochen. Vielleicht spekuliert sie insgeheim dann darauf, was denn die Gegenseite im Parlament jetzt anzetteln wird. Also Labour und die Rebellen im eigenen Lager. Die wollen nächste Woche einen Antrag im Unterhaus stellen, dass darüber abgestimmt wird, dass es auf keinen Fall zu diesem No-Deal kommen darf. Auf keinen Fall darf Großbritannien aus der EU herausbrechen ohne einen Vertrag. Wenn dies geschehen würde, muss Artikel 50 verlängert werden, darf nicht am 29. März ausgetreten werden. Vielleicht hofft May sogar, das unterstellt ihr lieber insgeheim, dass der Antrag eine Mehrheit findet. Dann stehen die Brexiteers vor dem Problem, hoppla, unser No-Deal ist weg, also stimmen wir May zu. Das wäre der Trick von May, um die Brexiteers auf ihre Seite zu ziehen. Also es ist ein Scharmützel zu erwarten von vielen Anträgen und Schachzügen hier im Unterhaus. Der, wenn man so will, geografische, ja, entscheidende Punkt war ja immer die Frage eben Backstop Irland, Nordirland, diese Grenze. Jetzt hatten wir gerade am Wochenende so eine Situation in Nordirland mit einer Autobombe und natürlich ploppt da sofort bei vielen diese Frage auf, ist da wirklich gerade eine so gefährliche Situation, ist da Frieden in Gefahr, wie können Sie das von London aus zumindest einschätzen? Haben Sie das Gefühl, da ist wirklich eine reale Gefahr, dass wir da eine problematische Situation zwischen Irland und Nordirland erneut haben oder ist das übertrieben? Also diese Autobombe in Londonderry zeigt, wie explosiv und wie gewaltbereit manche Leute in Nordirland noch sind. Ich sehe da noch keinen Zusammenhang jetzt zum Brexit, aber es ist eine Warnung, dass man das natürlich nicht unterschätzen darf. Es sind noch viele Waffen im Umlauf und es ist eine Warnung, dass, wenn es doch eine Grenze geben könnte, welche fatalen Folgen das haben könnte. Aber da sagen dann alle, auch die Brexiteers, wir wollen keine Grenze. Wir wollen auf gar keinen Fall eine Grenze. Es ist die EU, die die Grenze haben will. Und die EU sagt, nein, ihr seid schuld an einer Grenze. Denn wenn ihr aus Binnenmarkt und Zollunion aussteigt, dann gibt es zwangsläufig diese Grenze. Also es ist schon, ich sag mal, den meisten klar, um was es geht. Es gibt aber auch einige Brexiteers, denen ist, ich sag das jetzt mal salopp, Nordirland egal. Hauptsache ihr Brexit kommt durch. Fred Bettmeurer, über eine ja offensichtlich immer noch schwierige, festgefahrene Situation in Sachen Brexit. Vielen Dank.